das Ganze. Die Spielshow mit Jörg Dreger. Dankeschön. Herzlich willkommen im Studio. Dankeschön. Gerda, bitte. Silber aus dem Spiel. Noch ist es ein Modellauto. Aber jetzt ein echtes, ein richtiges Auto, Gerda, das Sie leider Exorzismus, liebe Zuschauer, so nennt man die Austreibung des Teufels. Wenn man jetzt an den Exorzismus denkt, denkt man unweigerlich entweder an diese schlimmen Hollywood-Schocker oder an das tiefste, finsterste Mittelalter. Frau Bronke, wie muss man sich so einen Exorzismus vorstellen? Was hat man da mit Ihnen gemacht? Aber eine Wette. Eine Wette für Roberto. Wetten, dass Sie es nicht schaffen. Roberto Blanco und Arabella Kiesbauer. Die kommt auch dazu zu bringen, auf der Bühne einen Lambada zu tanzen. In vollem Lambada-Outfit. Aha. Also. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesbürger verlieren die Lust am Fernsehen. Das geht aus einer heute in Bonn veröffentlichten repräsentativen Umfrage zum Medienkonsum hervor. Zunehmend mehr Menschen benutzen den Fernseher nur noch als Geräuschkulisse. Rund 3 Millionen Deutsche sehen überhaupt nicht mehr fern. Als Grund für die radikale TV-Abstinenz gaben die Befragten an, das Medium diene nicht mehr der Information und Erholung, sondern verkomme zusehends zu einer Orgie von Sex und Gewalt, von Einfalt, Werbung und Fantasielosigkeit. Was würden Sie tun, wenn der Berg ruft? Schalten Sie den Fernseher ein. Welcome to Twingo fahren für 99 Mark im Monat. Fernsehen? Nein, danke. Erfahrungen von fernsehmüden Zeitgenossen. Ein Feature von Ingrid Füller. TV-Verweigerer haben bereits in mehreren deutschen Städten Bürgerinitiativen gegründet, die für den allgemeinen Boykott des Fernsehens und eine sinnvolle, fernsehfreie Lebensgestaltung eintreten. Am vergangenen Freitag hatte die Berliner Initiative zu einer Großdemonstration gegen die Fernsehanstalten aufgerufen. Auf Transparenten und in Sprechchören forderten sie das Ende der geistigen Verblödung durch den Bildschirm. In Kreuzberg wurden in der Nacht zum Samstag Dutzende von Fernsehapparaten aus Mietshäusern auf die Straße geworfen. Das ist ja köstlich. Schmeißen die den Kasten einfach aus dem Fenster. Und Bürgerinitiativen gegen das Fernsehen. Was wollen die? Eine fernsehfreie Lebensgestaltung. Gar keine schlechte Idee. Ich sitze auch ziemlich oft vor der Glotze. Das ist Thomas Bergmann, 49 Jahre, Studienrat an einem Hamburger Gymnasium. Fächer Deutsch und Geschichte. Mit 2,5 Stunden Fernsehkonsum pro Tag liegt er noch unter dem Durchschnitt, wie eine Medienstudie von ARD und ZDF ergab. 3 Stunden verbringt der Durchschnittsdeutsche täglich vor dem Fernseher. Leider nein. Die nächste Frage ist im Grunde rhetorisch, weil Sie hatten sie ja die Antwort schon vorweggenommen. Wenn ich Sie jetzt frage, welche der beiden Halbkugeln Sie lieber wollen, dann werden Sie voraussichtlich grün sagen. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, mir zuliebe, was immer Sie dazu bewegen sollte, es mir zuliebe zu tun, aber könnten Sie sich vorstellen, rot zu nehmen? Ja. Was man sich da alles für einen Mist ansieht. Ja, da, danke schön. Auch wenn es weh tut. Ja, doch. Während im Westen die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD mit jeweils rund 18% in der Gunst der TV-Konsumenten vorn liegen, führt im Osten der Privatsender RTL mit 20,2% vor Sat.1 mit 17,1%. Wie viel kostbare Lebenszeit wird da vergeudet? Oh nein, das würde ich doch niemals sagen. Es gibt im Fernsehen viel Interessantes zu sehen. Und auch wenn wir uns jetzt mal einen Jugendlichen vorstellen oder meinetwegen auch einen Rentner, der ein Durchschnittszuschauer ist, in dem er wirklich jeden Tag 3 Stunden glotzt, ihm macht es Freude. In seiner Seele, in seinem Innenleben regt sich da etwas, er kann spielerisch, vergnügt daran teilnehmen. Warum soll man den Stab brechen? Fragt die Fernsehkritikerin Barbara Sichtermann. Was man immer vergisst, wenn man davon spricht, wie bereitwillig die Menschen heute den Medien ihre Zeit schenken, vor allem natürlich dem Fernsehen, das immer so ein bisschen unter dem Verdacht steht, nicht so recht das Niveau zu halten, ist, dass die Menschen 100 oder vor 150 Jahren unendlich viel Zeit mit Frömmelei vergeudet haben. Sie haben in der Bibel lesen müssen, sie haben zu Bibelstunden gehen müssen, jetzt die Kinder. Die Mädchen und Frauen, ihre intellektuellen Strebungen wurden ganz auf theologische Fragen eingeengt. Entsetzlich. Also von den Jahrhunderten zuvor natürlich ganz zu schweigen. Diesen fürchterlich erstarrten Dogmatismus wurde die Gängelei durch die Kirche. Also wie die Menschen in ihrer Moral, in ihrer Lebensführung verbogen wurden. Und das ist ja bis in unsere Zeit hinein, in manchen katholischen Dörfern, heute noch so. Und dann kann man doch froh sein, dass es heute die Alternative gibt, zwischen 28 Kanälen zu wählen und sich was Schönes, Weltliches anzugucken, wo doch auch immer wieder mal was dabei ist, was sich anzugucken wirklich lohnt. Doch Information und Aufklärung kommen zu kurz. Der Medienexperte Friedrich Krotz. Es ist sicher richtig, dass Fernsehen immer mehr zu einem Unterhaltungsmedium wird. Auf der anderen Seite haben sich vermutlich die Formen geändert, mit denen wir mit dem Medium Fernsehen umgehen. Sie finden das ja als generelle Entwicklung, dass all das, was sozusagen ein klares Anfang, ein klares Ende hat und sich konzentriert mit etwas auseinandersetzt, rückgängig ist. Es werden weniger Bücher gelesen, es geht die Zeit, in der sich die Leute mit Zeitungen, mit Tageszeitungen beschäftigen, zurück. Und genau die gleichen Entwicklungen finden Sie auch bei der Fernseh- und bei der Radionutzung. Prinzessin, ist das Ihre erste Fernsehsendung? Ist, ja. Ja. Sind Sie aufgeregt? I am. Ja, das bin ich. Ein bisschen nervös, ja. Ich auch. Das ist meine letzte Sendung heute. Ja, das. Was ist das für ein hübsches Kleid? Wie nennt man das? Das ist ein Sari. Den mag ich nicht so gerne, den hat mir meine Mutter geschickt. Am Tag danach. Ich habe mich eigentlich an nichts erinnert, was ich gesehen habe. Sagt eine Journalistin, die ein Jahr lang ohne Fernseher lebte. Ich habe mich manchmal erinnert an, wenn es Filme waren, die ich aus dem Kino kannte. Also so alte Hollywood-Klassiker. Natürlich, daran habe ich mich erinnert, wenn ich Sam Like It Hot im Fernsehen gesehen hatte. Klar, wie kann man den Film vergessen? Und das behalte ich. Und beim Fernsehen, da setze ich mich davor oder lege mich hin und er macht alles. Ich muss gar nichts tun und es bleibt nichts zurück. Es ist absolut ernüchternd. Es hat etwas von banaler Sexualität. Es ist kein Gefühl da, nichts. Schrecklich. Da verbringt man Stunden vor dem Fernseher und am nächsten Tag Blackout. Warum tun wir uns das an? Ich bin doch ein denkender Mensch. Ich versuche, das Bewusstsein meiner Schüler zu schärfen, sie zu kritischen Bürgern zu erziehen. Ich liebe die Frau, mit der ich zusammenlebe. Warum klebe ich bloß so häufig vor dem Bildschirm? Das geht nicht über den Intellekt. Das geht auch nicht über den Geschmack. Sondern das sind Gewohnheiten, Sympathien, also mehr so emotionale Valeurs, die da eine Rolle spielen. Aber wenn ich als bewusster Zeitgenosse emotionale Bindungen an einzelne Stars, an Moderatoren, an Sendungen entwickle, deren Inhalt ich schon am nächsten Tag vergessen habe, dann stimmt doch etwas mit meinen Emotionen nicht. Thomas Bergmann beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Er will wissen, was mit ihm passiert, wenn er nicht mehr beiläufig, sondern nur noch gezielt auf den Knopf drückt. Wird sich damit sein Fernsehkonsum reduzieren? Kind! Komm zurück! Komm zurück! Ah! Kind! Kind! Nicht! Lass mich nicht im Stich! Du musst bei mir bleiben! Du musst bei mir bleiben! Unsere Leben sind verbunden! Das nicht. Es schallt die Glotze an, die Dorten swan, everyone, ich glotz von Ost nach West, so fünf, ja. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. Ich glotz TV. Sie glotzt TV. Ich glotz TV. Sie glotzt TV. Ah. immer so irgendwie war, was, von dem ich gedacht habe, ja, das muss ich vielleicht noch sehen, das könnte noch interessant sein oder es könnte vielleicht besser werden. Und noch schlimmer ist es geworden durch die vielen Kanäle. Dadurch hat sich die Hoffnung immer wieder erhöht und die Enttäuschung auch, die haben sich vermehrt und vermehrt. Das ist für mich das Schlimmste am Fernsehen, die Mogelpackung. Es ist nichts drin, nach meinem Gefühl. Und doch kommt man nicht davon los. Im Grunde sind irgendwelche Outdoor-Activities immer wichtiger als Fernsehen. Also wer bleibt denn heute schon mal wegen des Fernsehens zu Hause, außer wenn Fußball läuft? Das gibt's doch kaum noch. Früher war die Attraktivität größer. Sie hatten diese berühmten Straßenfeger, ne? Krimis, wo dann wirklich niemand draußen rumlief, weil alle zu Hause vor der Glotze saßen. Die Zeiten sind vorbei und das ist doch ein gutes Zeichen. Die Menschen gehen mehr raus, die Jugendlichen gehen in Diskos und sie strolchen draußen rum und machen irgendwelchen Unsinn. Und die Erwachsenen gehen ins Theater, in Museen. Diese enorme Attraktivität von Happenings, wie beispielsweise dem verpackten Reichstag, ja, also wo die ganze Republik auf den Füßen war, um sich das anzugucken. Da kann man doch nicht, wirklich nicht sagen, dass das Volk sofakartoffelmäßig vor dem Fernsehen vergammelt. Doch die Statistiken zeigen ein anderes Bild. 18-Jährige haben heutzutage mehr Zeit vor dem Fernseher verbracht als in der Schule. 18.000 TV-Stunden stehen 15.000 Schulstunden gegenüber. Bin ich fernsehsüchtig? Sind wir ein Volk von Fernsehsklaven? Fernsehsüchtiges Verhalten kündigt sich angeblich in zwei kritischen Vorstadien an. Freizeitforscher Opaschowski hat herausgefunden, die erste Phase ist durch ein Unbehagen über die eigene Freizeit gekennzeichnet. Man hat viel freie Zeit, weiß aber nichts mit sich anzufangen. Die mangelnde Fähigkeit zur eigenen Freizeitgestaltung verleitet zu beiläufig ziellosen und unbewussten Freizeitbeschäftigungen. Zeit totschlagen und lustloses Gammeln, Gefühle der Leere und ungeplante Zufallsbeschäftigungen dominieren. Zeit totschlagen, dass ich nicht lache. Die zweite Phase ist durch gedankenlosen Medienkonsum charakterisiert. Man schaut pausenlos zu, obwohl man lieber etwas anderes tun möchte. Aber man kann sich einfach nicht losreißen. Die wechselnden Programme werden zu Schleppern für schlappe Konsumenten ohne Eigenantrieb. Aus dem gedankenlosen Medienkonsum wird die Macht der Gewohnheit. Man kann nur noch abschalten, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Das stimmt. Die kritische Phase des permanenten Medienkonsums mündet in die dritte, chronische Phase der zwanghaften Fernsehsucht. Sucht oder Abhängigkeit ist immer dann gegeben, wenn ein Mensch einen Stoff einnimmt oder eine Lebensgewohnheit praktiziert in einer Form, dass er das aus eigener Kraft nicht beenden kann, weil er sich also sehr stark an diesen Stoff, an diesen Mechanismus gebunden fühlt. Und unter unerträgliche Spannung gerät, wenn er diesen Mechanismus nicht immer wieder aufs Neue wiederholt. Das heißt, dass früher oder später dann diese Stoffeinnahme oder der auch nicht stoffliche Mechanismus, dass der dann gewissermaßen ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebensalltages, der Lebensbewältigung wird. Nach dieser Analyse eines befreundeten Arztes beschließt Thomas Bergmann, der Fernseher muss aus dem Haus. Ja, wie das so mit Beziehungen ist, nicht? Also so hart mochte ich natürlich nicht sein, auch mir gegenüber nicht, ihn gleich ganz und gar rauszuschmeißen. Ich habe ihn also in so eine kleine Rumpelkammer in meiner Wohnung buxiert, war gar nicht so einfach. Und dann habe ich ganz viel davor gestellt, meinen Wäscheständer und die Kiste mit den Belegen fürs Finanzamt und den Staubsauger, sodass, wenn ich schwach werden sollte, dass ich dann Mühe habe, ihn wieder vorzuholen. Ich habe aber keine Rumpelkammer und keinen Keller. Da geht's doch schon los. Thomas Bergmann kämpft mit Zweifeln. Nie mehr ein Krimi? Keine Talkshow? Kein Tennismatch? Und was ist mit der Sportshow? Ranissimo, die Fußballshow. Der Rückfall. Fußball ist im Fernsehen auch nicht mehr das, was einmal war. Früher war das viel gemütlicher. Klar, ein Gurkenspiel war ein Gurkenspiel. Aber Realität und Übertragung stimmten überein. Heute platzieren sie im Stadion zahllose Kameras, die jede Szene von vorne und hinten, von oben und unten aufnehmen. Am Ende schneiden sie alles so zusammen, dass selbst das schlechteste Spiel großartig erscheint. Und dann die Moderatoren, die alles und jeden hochjubeln. Das ist doch unerträglich. Das geht wirklich über die Schmerzgrenze hinaus. ich find's doch unmöglich. Was stellst du so eine Frage? Sag doch Glückwunsch 3-0. Normalerweise sagt man das und nicht, was war da los? Wir haben so viel ruhige Spiele in der Mannschaft, wenn ich dann auch noch ruhig bin, schlaf mal ein. Wissen Sie, wenn ich am Ende vorn stehe, dann können mich die Leute auch Arschloch nennen, ist mir egal. Das dient ja nicht mal mehr der Regeneration. Ranissimo, die Sat.1 Fußballshow. Ein Genuss mit Becks. Was würde mir fehlen ohne Fernseher? Also, die Werbung bestimmt nicht. Die meisten deutschen Fernsehzuschauer beklagen zu viel Werbung auf dem Bildschirm. Laut einer Sternumfrage erklärten 92% von 1005 Befragten, im Fernsehen werde zu viel Werbung gezeigt. Unser Schutzschild durchbrochen. Das ist doch ein einziges Trommelfeuer auf die Sinne. Die Schnitte, die Musik, die Farben. Man wird ja richtig gehend zugeknallt. Delta, UFO, Pluto, Omega. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Also, dass Fernsehen immer schneller wird, dass immer mehr Sequenzen in eine Sekunde oder Minute gestopft werden, das ist wohl so. Barbara Sichtermann. Man hofft auf diese Weise, die Aufmerksamkeit zu bannen, indem man die Zuschauer einfach überwältigt. Meine Hoffnung ist, dass sich dieses Mittel, es ist im Grunde ein ästhetisches Mittel der Rhythmisierung, dass sich das erschöpft irgendwann. Die Zuschauer gelangweilt werden durch dieses Ratatat und sich nach Ruhe sehen und das auch ankommt bei den Programmmachern und sie sich darauf einstellen. Ich vermute mal, also spätestens nach 10 Jahren wird man sagen, um Gottes Willen, was war das für eine Zeit, das war ja barbarisch. Was nehme ich eigentlich bewusst wahr? Es gibt Situationen, in denen ich immer noch mal in dieses Gefühl zurückfalle. Vielleicht brauche ich es jetzt noch, weil ich bin so erschöpft und ich kann eigentlich nicht selbst mehr und aus mir selbst heraus. Es war zu viel am Tag und jetzt möchte ich eigentlich nur so angefüllt werden. Inzwischen merke ich, es ist absolut ernüchternd. Es ist eine schwere Enttäuschung. Es lenkt mich nicht ab. Es füllt mich nicht aus mit etwas, was mir dann gut tut, sondern manchmal merke ich, dass ich auf den Bildschirm gucke und überhaupt nicht sehe. Also auch wenn da was zu sehen ist, es erreicht mich gar nicht mehr, weil es ist enttäuschend. Es ist einfach nichtssagend. Gibt es überhaupt noch Sendungen, auf die ich mich richtig freue? Gut, hin und wieder auf einen Spielfilm, auf eine Reportage oder ein politisches Magazin. Das ist aber auch alles. Und überhaupt das Beste kommt sowieso zu nachtschlafender Zeit. Bildung, das ist wirklich ein Trauerspiel, das in der Nacht stattfindet. Also in der Primetime gibt es was nur noch fürchterliches Zeug, ja? Wer will denn das sehen? Gut, Millionen sehen es, aber man möchte da allen Problemen, die bei der Qualitätsmessung auftreten, zum Trotz doch sagen, das ist einfach schlecht. Das ist schlechtes Fernsehen, das ist einem Massengeschmack um den Bart gegangen, der vielleicht so schlecht gar nicht ist, den man durch Herausforderungen und dadurch, dass man ihm ein bisschen was zu knacken gibt, ja auch bilden könnte, da ärgert man sich wirklich öfter über die öffentlich-rechtlichen Sender. So wie das Ehepaar Herder, das schon seit vielen Jahren nicht mehr fernsieht. Das lief so ab, dass diese Spielfilme, die eigentlich doch etwas Interessantes, Neues auch immer bringen sollten und wollten, letztendlich bei mir halt eine Leere hinterlassen haben. Es war eben nicht das, was ich eigentlich davon erwartet hatte. Es gab nur hin und wieder wirklich interessante und spannende Spielfilme zum Beispiel. Und die anderen Kulturfilme, die zeigten meist immer wieder die gleichen Dinge. Wenn man dreimal den Löwen in der Sahara gesehen hat, dann ist das nichts Aufregendes Neues beim vierten Mal mehr. Mein Mann kam schon frustriert nach Hause, hängst du schon wieder vor der Kiste, setzte sich aber auch schon dazu. Und dann haben wir uns nur angeblödet. Die Kinder, wollt ihr nicht bald ins Bett gehen, das ist nichts mehr für euch. Es war also ein bisschen Lieblosigkeit eingetreten durch Gewohnheit. Und ich war also halt auch immer frustriert. Ich denke, wenn das jetzt wirklich am Fernseher liegen sollte, dann schaff ich mit ab. Dann kann das vielleicht also irgendwas auslösen, was eine Veränderung in unsere Ehe bringt. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1989 war es soweit. Die Herders verfrachteten ihren Fernseher ins Auto und stellten ihn bei Freunden im Keller ab. Vorausgegangen war ein Ereignis, das Marlene und Erich Herder zur Vernunft brachte. Da hatten wir Heiligabend den Weihnachtsmann nicht bestellt, sondern wir hatten gesagt, also eine Nachbarin soll an die Tür klopfen. Naja, und aber vor, um so ein bisschen so die Spannung abzubauen, haben wir dann gesagt, gucken wir uns einen Fernsehfilm an. Und da gab es den Roten Stier. Das war ein so spannender Film und toller Film. Und als es dann klopfte an der Tür, das verabredete Zeichen mit der Nachbarin, Da rührten die Kinder sich überhaupt nicht. Und ich musste dann immer schon sagen, ich glaube, der Weihnachtsmann hat an die Tür geklopft. Geht doch mal hin. Ja, gleich. Da fing ich ja so langsam an zu kochen. Und sagt, nun geht doch schon mal hin. Und so hab den Fernseher ausgemacht. Da waren sie schon ganz sauer. Dann sind sie an die Tür, haben die Geschenke reingeholt, ausgepackt, aufgerissen, hingetan. Oh toll, können wir jetzt weiter fernsehen? Aber selbst der Film jetzt noch nicht zu Ende ist, ne? Und da war für mich also Heiligabend gelaufen. Hab mir gedacht, also was habe ich denn da für eine Brut produziert, ne? Also richtig Zoff war da an dem Heiligabend. Und das ist eigentlich alles unsere Schuld gewesen, weil unser Verhalten das vorgelebt hat, ne? Je mehr ich darüber nachdenke, desto dringender erscheint es mir, weg mit dem Ungetüm, das mich auffordernd anglotzt, sobald ich ins Wohnzimmer komme. Ich will den Kasten nicht mehr sehen. Der Freizeitforscher Opaschowski hat herausgefunden, warum es selbst für kritische Zeitgenossen so schwer, wenn nicht gar unmöglich ist, sinnvoll mit dem Medium umzugehen. Es gibt ein Problem in der Freizeit, das ich Freizeitstress nenne. Das im Unterschied zum Berufsstress, das ist die Angst, im Beruf zu versagen, gibt es neuerdings den Freizeit- oder Konsumstress und das ist die Angst, etwas zu verpassen. Und Fernsehen suggeriert ja tagtäglich und stündlich. Bleiben Sie dran, abschalten können Sie woanders. Und insofern entsteht bei dem Konsumenten so etwas wie ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühl auf der einen Seite, wenn man zu viel fernsieht, aber andererseits eben auch die Angst, der Zug könnte vielleicht ohne einen abfahren, dass man ein interessantes Programm übersieht, einen schönen Film, über den dann andere reden. Insofern ist der Konsument eigentlich hin und her gerissen und richtig glücklich und zufrieden ist eigentlich nie. Und noch etwas Unglaubliches hat der Forscher ermittelt. Unlängst haben selbst die Tuaregs, der größte Nomadenstamm in der Sahara, ihren Aufbruch zum jährlichen Wanderzug um 10 Tage verschoben, weil sie die letzte Folge von Dallas nicht verpassen wollten. Das heißt? Je austauschbarer, internationaler, bis in den letzten Winkel der Erde, je internationaler die Programme werden, umso mehr öden sie letztlich an. Und der Konsument hat das Gefühl, es ist völlig egal, ob ich jetzt ein- oder ausschalte, ob ich heute oder morgen fernsehe, ich verpasse ja eigentlich dann nichts mehr. Warum soll ich überhaupt noch einschalten? Wegen der Nachrichten? Die kann ich auch im Radio hören. Ich muss mir Politiker nicht noch ansehen, wenn sie Worthülsen von sich geben. Wegen der Kriegs- und Katastrophenberichte? Nein, danke. Ich verspüre nicht das perverse Bedürfnis, vom gemütlichen Sessel aus leidende Menschen zu betrachten. Ich will auch das Messer im Bauch nicht mehr sehen. Ich glaube nicht daran, dass die Bilder von Elend und Verwüstung, die allabendlich in unsere Wohnzimmer fluten, Anteilnahme hervorrufen. Meine jedenfalls nicht. Wenn sie irgendetwas bewirken, dann Abstumpfung. Aber so eine Erschütterung oder so ein Aufrütteln passiert eigentlich gar nicht mehr. Also ich packe das ziemlich schnell weg. Ich registriere es und empfinde das auch als ganz schlimm, aber es löst nicht Panik oder Entsetzen oder sowas in mir aus. Kein Wunder, es sind der Schreckensbilder zu viele. Ganz abgesehen davon, dass sie uns als Vorspiel zur Serie, zum Krimi oder zum Fußballabend serviert werden. Enzensberger hat völlig recht mit seiner These vom Nullmedium. Das Fernsehen ist ein Nichts. Es bietet nichts und bewirkt nichts. Als Sozialhygiene hat es durchaus seine Funktion. Aber ich brauche diese Medizin Fernsehen nicht, weil ich nicht tagelang in einer schlecht gelüfteten Firma sitze mit dem Fräulein Lehmann, das im Vorzimmer gegen mich intrigiert. Mir genügt es, die Zeitung zu lesen. Selbst Nachrichtensendungen im Fernsehen hält Hans-Magnus Enzensberger für überflüssig. Für mich ist das, was die Nachrichten zeigen, keine Realität. Die Abbildung ist nicht die Wirklichkeit. Die Kameras stehen immer nur dort, wo etwas geschieht, das gerade in den Schlagzeilen ist. Und die Absicht, die dahinter steckt, ist es, unsere Empörung zu wecken. Dagegen wehre ich mich, weil nichts daraus folgt. Überhaupt nichts. Null. So weit würde ich nie gehen. Er mag das sagen und er meinte, man könnte es einfach ignorieren, weil es neppig ist. Ja, buddhistische Maschine, da kann man sich vorsetzen und meditieren. Das ist das Nichts. So ist es natürlich nicht. Das kann man von der Presse dann auch sagen. Man kann es von der ganzen Welt sagen. Thomas Bergmann sieht das ganz anders. Wenn ich eine Zeitung lese oder ein Buch, entwickle ich meine eigenen inneren Bilder. Meine Fantasie wird angeregt. Niemand knallt mir eine schrille Werbung zwischen die Zeilen. Ich werde nicht mit Reizen und Misstönen überflutet. Und vor allem, ich kann innehalten, verweilen, nachdenken. Fernsehen dagegen erschwert die Reflexion. Durch das schnelle, pausenlose Bild gerät man außer sich, ist nicht mehr bei sich. Und deshalb wandert der Kasten noch heute Abend in den Keller und morgen auf den Sondermüll. Nieder mit dem Tyrannen für eine fernsehfreie Lebensgestaltung. Jawohl. Am 1. Februar 1995 notiert Thomas Bergmann in sein Tagebuch: Etwas Seltsames ist geschehen. Als ich gestern Abend mit Anna über meinen mutigen Entschluss, den Fernseher abzuschaffen, reden wollte, war sie ganz und gar nicht davon angetan. Dabei hat sie sich doch zahllose Male über meine Fernsehwut mokiert, ist genervt aus dem Haus geflüchtet, wenn während der Fußballspiele die Begeisterung der Zuschauer bis in ihr Arbeitszimmer schwappte. Und jetzt, wo ich mich aus dem Bannkreis der endlos flimmernden Bilder befreien will, stoße ich auf Abwehr statt auf Verständnis. Du bist immer so extrem, sagte Anna. Du findest nie das richtige Mittelmaß. Ich schluckte meinen Ärger über die Begriffe nie und immer hinunter und zwang mich, ruhig zu bleiben. Warum in aller Welt schaltest du den Kasten nicht einfach aus, wenn es dir zu viel wird? Der Apparat hat einen Knopf, fügte sie mit der ihr eigenen Ironie hinzu, und auf den kann man drücken, nach der Tagesschau oder nach einem guten Film zum Beispiel. Aus ihrer Sicht hat sie natürlich recht, denn Anna pflegt einen völlig anderen Umgang mit dem Medium als ich. Der automatische Griff nach der Fernbedienung, die auf dem kleinen Tisch neben dem Sofa liegt, ist ihr völlig fremd. Bevor Anna den Fernseher einschaltet, studiert sie akribisch das Angebot. Und meist verkündet sie mit einem tiefen Seufzer, dass es außer im Nachtprogramm oder bei Arte, das wir nicht empfangen können, absolut nichts Vernünftiges zu sehen gibt. Kritisches Sehen, bewusstes Konsumieren, Sensibilisierung gegenüber Manipulationserscheinungen, kritische Distanz als bester Schutz gegen Manipulationsversuche. Wer keine Zeit vor dem Fernseher verlieren will, nutzt sie für Nebenbeschäftigungen. Das Fernsehen, sagt Freizeitforscher Opaschowski, verkommt zusehends zur Geräuschkulisse. Für eine Sache bleibt immer weniger Zeit, für eine Sache nimmt man sich immer weniger Zeit. Und das bekommt auch das Fernsehen zu spüren. Während das Gerät eingeschaltet ist, wenden sich die Zuschauer anderen, möglicherweise persönlich wichtigeren Dingen zu. Also es wird gelesen, gegessen, gebastelt, gebügelt, Hausaufgaben gemacht, mit den Haustieren gespielt. Und diese Nebenbeibeschäftigungen nehmen immer mehr zu. Seit Anna weiß, dass ich das fernsehfreie Wohnzimmer durchsetzen will, ist sie verstimmt. Dabei hat sie noch einen kleinen Apparat in ihrem Arbeitszimmer stehen. Dort kann sie sich doch die wenigen Sendungen ansehen, die ihr gefallen. Doch alleine Fernsehen macht keinen Spaß, behauptet sie. Mehrere Male habe ich versucht, ihr zu erklären, dass der Kasten zumindest eine Zeit lang verschwinden muss, damit ich wieder Herr meiner selbst werde. Jahrelang hätte ich nicht mehr gemalt, nicht mehr Tennis gespielt, kein Hörspiel gehört. Ich erinnerte Anna an die Vorwürfe, die sie mir machte, wenn ich bei schönstem Sonnenschein stundenlang vor dem Bildschirm saß, um Becker, Stich und Co. spielen zu sehen. Der Verzicht aufs Fernsehen wird unser gesamtes Leben bereichern, versprach ich ihr. Und das nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Aber Anna findet mich zu radikal. Es gäbe zwar viel, aber eben nicht nur Schrott im Fernsehen, meint sie. Wenn in Deutschland, in der deutschen geisteswissenschaftlichen Szene Medienkritik getrieben wird, dann kommt sie immer radikal daher, wie bei Adorno und Horkheimer oder bei Lighthäuser. Da wird von den Identitätsruinen gesprochen, in die die Medien dann irgendwelche Inhalte noch eingießen, je nachdem, wie es opportun ist. Sagt der Medienexperte Friedrich Krotz. Sie finden eine Vielfalt von solchen Konzepten und sie haben immer zwei Richtungen. Entweder sie kommen klassisch bildungsbürgerlich daher, der Humboldtsche, ganzheitlich interessierte Mensch und so weiter, oder aber sie kommen mit dem Kapitalismusverdacht, der die Menschen so zurichtet, dass ihnen eigentlich kein Handlungsspielraum mehr bleibt. Bezogen auf die Medien heißt das, Medien und vor allem Fernsehkritik macht immer hoffnungslos. Entweder das Medium oder ich. Entweder das Medium oder die Freiheit. Entweder Fernsehen oder Rationalität. So ist es nicht und so kann es nicht sein. Und so ist es auch in der kritischen Diskussion in den anderen Ländern nicht. Wir leben mit diesem Medium, genauso wie wir mit dem Verkehr leben und mit dem Wirtschaftssystem und mit der Möglichkeit zu reisen. All das sind Teile unseres Alltags. Und ist es auch wichtig, zu der Entwicklung des Fernsehens sozusagen eine kritische, aber begleitende Position einzunehmen, die der Praxis von 80 Millionen Menschen täglich 3 Stunden Fernsehen zu gucken, Positionen, die eben am Leben und an der gesellschaftlichen Entwicklung vorbeigehen, machen auch keinen Sinn. Erleben statt Scheinleben, Wirklichkeit statt Ersatz, wie ich die hehren Ziele hasse, die ich mir selbst gesetzt habe. Seit genau 2 Wochen bin ich fernsehtrocken. Aber ich gehe nicht hoch erhobenen Hauptes durch die Welt, schaue nicht mitleidig herab auf das Heer der Süchtigen, das mich umgibt. Zähneknirschend höre ich in der Pause den Kollegen zu, wenn sie die Sportreportage oder die Talkshow vom Vortag kommentieren. Noch haben sie mein Schweigen nicht bemerkt, nur meine Nervosität fällt ihnen auf. Schlecht geschlafen? Fragen sie mit freundlichem Spott, wenn ich gereizt und mit fahrigen Gesten durch das Lehrerzimmer haste. Zu Hause angekommen, öffne ich als erstes die Wohnzimmertür und starre auf die leere Stelle im Regal, an der Jahr ein Jahr aus der Bildschirm prangte. Ich tigere durch die Wohnung vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer, dann in die Küche und wieder zurück. Und ich will es nicht wahrhaben, dass ich den schwarzen Kasten vermisse wie einen Freund. Die Symptome sind natürlich dann psychischer Art. Körperliche Entzugsbeschwerden gibt es ja weniger. Aber die psychische Abhängigkeit und der psychische Entzug besteht dann eben darin, dass bei Wegfall dieses Mechanismus der Mensch in Unruhe gerät, nicht aus noch ein weiß, sich gespannt fühlt, sich unzufrieden fühlt und nicht schlafen kann, also vegetative Störungen hat. Und all dieses dann erst wieder nachlässt und aufhört, wenn er wieder den Mechanismus aufs Neue bedient, wodurch dann halt die permanente Fortsetzung gewissermaßen schon eine Art eines Teufelskreises vorprogrammiert ist. 23. Februar 1995. Gestern bin ich rückfällig geworden. Aber es war keine bestimmte Sendung, die mich dazu verführte, den kleinen Apparat in Annas Arbeitszimmer anzuschalten. Ich war gereizt, erschöpft und allein. Ein anstrengender Tag in der Schule, der Stau auf dem Nachhauseweg, die Dauerberieselung im Supermarkt und dann die beunruhigende Stille in der Wohnung. Anna ist auf einem Ärztekongress, Christian auf einer Klassenreise und Wolfgang auf einer Fortbildung. Die Leere, die mich umgab, war unerträglich. Jetzt einfach anschalten und abschalten, hämmerte es in meinem Kopf. Am Abend schlich ich schuldbewusst und erwartungsvoll zugleich in Annas Zimmer, ließ mich in ihren Sessel fallen und griff nach der Fernbedienung. Eine Weile hielt ich das schmale Gerät in der Hand, strich ein paar Mal liebevoll mit der rechten Hand über die schwarzen Tasten, die mich früher in Sekundenschnelle vom Sein in den Schein beförderten. Dann atmete ich tief durch und war bereit, wem oder was auch immer zu folgen, um der Stille zu entkommen. Eleanor Biddlecombe ist tot. Und sie vererbt Jennifer ein kleines Fischerdorf. Willkommen in Kingman's Ferry, es wird Ihnen gefeiert. Aber dort gehen seltsame Dinge vor sich. Merkwürdig ist es. Ein lebensgefährliches Erbe. Fahrt nach Hause. Ihr wollt doch nicht so enden wie Eleanor. Herzlich willkommen zu Hause auch. Unser Thema heute, eine neue Liebe. Und ich möchte Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, dem das auch passiert ist. Seine Frau hat ihn verlassen, ihn und seine Kinder verlassen. Hier ist Martin Jorent. Ja, ich bin verlassen von meiner Frau mit Kindern. Wie lange waren Sie denn vorher verheiratet, bevor Ihre Frau Sie verlassen hat? Circa 15 Jahre. Und würden Sie sagen, es war eine glückliche Ehe oder nicht so glücklich? Jein. Egal, was mein Mann sagt, ich bereue nichts. Nach 4 Stunden wankte ich aus dem Raum. Meine Beine waren eingeschlafen, der Kopf dröhnte. Dann erschienen im rechten Auge Lichtringe und Zacken, das untrügliche Vorzeichen der beginnenden Migräne. Was macht einen bloß so anfällig für solchen Schund, habe ich mich gefragt, nachdem der Anfall vorbei war. Ich glaube, es gibt tatsächlich so ein bisschen eine Affinität zum Dreck, dass man auch wissen möchte, was andere Menschen verheimlichen. Also das ist in Voyeurismus ja auch drin. Ja, dass man schnüffeln möchte in Intim- und Privatsphären. All das wird jetzt durch die Privatsender bedient. Und wir müssen zugeben, wir alle haben einen Zug dahin. Wir schämen uns dann hinterher dafür. Und dann, wenn wir das ein paar Mal und sowas angesehen haben, dann wollen wir auch erstmal wieder nichts damit zu tun haben. Der Körper von Thomas Bergmann rebelliert gegen das Fernsehen. Besteht jetzt endlich Aussicht auf Einsicht? Fernsehen im Übermaß genossen, lässt letztlich die Menschen nicht zur Ruhe kommen, beeinträchtigt das eigene Wohlbefinden nachhaltig. Also jeder Zweite hat bei Dauerfernsehen Kopfschmerzen, die Männer übrigens mehr als die Frauen. Innere Unruhe breitet sich aus und mehr als ein Drittel der Bevölkerung wird dann nervös. Und die Einzelsymptome, die können von Übelkeit über Muskelverspannungen, Rückenschmerzen, ja letztlich bis hin zu Magenschmerzen oder Herzbeschwerden führen. Das tue ich mir doch nicht mehr an. Ich werde meine freie Zeit strukturieren, werde für die nächsten Wochen einen genauen Freizeitplan aufstellen und ihn rigoros einhalten. Ich werde lesen, spazieren gehen, Freunde treffen, mit Anna wegfahren. Und wenn ich allein bin und unbedingt eine Ansprache brauche, bleibt schließlich das Radio. Juni 1995. Seit genau 3 Monaten sieht Thomas Bergmann nicht mehr fern. Wohl fühlte er sich nicht in der ersten Zeit. Doch das ist normal, wie Studien über Fernsehentzugsexperimente ergeben haben. Fernsehlose Zeit stellte sich nicht als die erhoffte Chance für das Zusammenleben dar. Ganz im Gegenteil. Die Betroffenen wurden von Langeweile überwältigt, von Stille beunruhigt und hatten mehr Zeit zum Streiten. Der Fernsehapparat hinterließ ein Vakuum. Die Gewöhnung an den passiven TV-Konsum hatte die Lebenskunst des mit sich selber Beschäftigens verkümmern lassen. Das Medium Fernsehen erwies sich als Droge im Wohnzimmer, die Sucht erzeugte. Ein TV-Entzug für 4 Wochen hinterließ psychische Leere. Das Ende der 4-wöchigen Teleabstinenz endete in dem Satz: Jetzt haben unsere Abende wieder einen Sinn. Erschreckend, diese permanente Gereiztheit. Enttäuschend die gemeinsamen Abende mit Anna. Wir sprachen zwar viel, aber mehr über uns statt miteinander. Jeder spulte seinen Alltagsfilm vor dem anderen ab, machte seinem Ärger über Kollegen oder Vorgesetzte Luft, sodass wir am Ende erschöpft ins Bett sanken und auf der Stelle einschliefen. Zum ersten Mal fiel mir selbst auf, wie schnell ich redete. Ich erzählte nicht, ich hastete von Satz zu Satz und vergaß manchmal sogar das Atmen. Anderen geht es psychisch besser, nachdem die ersten Fernsehentzugssymptome abgeklungen sind. Das Gespräch miteinander wird intensiver, das Leben insgesamt wurde wieder intensiver gelebt. Denn davor führt man kein eigentliches Leben mehr, sondern wird mehr gelebt durch den Fernseher. Und das war hinterher vorbei. Hinterher, da konnten wir all die Dinge bewusster wieder erleben, das Miteinander mit den Kindern. Und das war wesentlich schöner danach. Es werden Dinge jetzt ausdiskutiert, es wird nicht einfach nur der Knopf gedrückt, sondern wir haben uns danach also ganz schön gefetzt und es sind so Sachen also auch zutage getreten, die für uns beide doch unterm Deckel gehalten wurden und ich denke, also unsere Ehe hat das sehr bereichert. Also wir reden gut miteinander. September 1995. Endlich bin ich auf dem Weg der Besserung. Vor ungefähr 1 Monat habe ich einen qualitativen Sprung gemacht. Es fing damit an, dass ich eines Morgens beim Zeitunglesen das Fernsehprogramm übersah. Bis dahin hatte ich immer einen verstohlenen Blick riskiert und mich jedes Mal klammheimlich über meine Standfestigkeit gefreut. Die zahllosen Hinweise auf die abendliche Bilderflut prallten zunehmend an mir ab, bis ich sie schließlich gar nicht mehr zur Kenntnis nahm. Stattdessen entdeckte ich aufs Neue meine Liebe zur Literatur. Mit Begeisterung las ich nach vielen Jahren wieder Thomas Mann. Welch ein Genuss! Etwa zur gleichen Zeit holte ich meinen alten Tennisschläger aus dem Keller und begab mich erneut selbst auf den Platz. Andere Interessen rückten dagegen in den Hintergrund. Fußball zum Beispiel. So erfuhr ich erst neulich im Lehrerzimmer von der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin. Ein Spiel, das ich früher unter keinen Umständen versäumt hätte. Als ein Kollege mich auf ein bestimmtes Tor ansprach, gab ich mich endlich als Fernsehabstinenzler zu erkennen. Ich erntete Gelächter. »Das kenne ich«, rief einer vom anderen Ende des Tisches. Solche Anwandlungen gehen schnell wieder vorbei. Mein Kasten stand genau eine Woche im Keller, dann habe ich ihn wieder hochgeholt. Ich habe sogar 2 Wochen ausgehalten, verkündete ein anderer und fragte mich, wie viele fernsehfreie Tage ich denn schon verbuchen könne. Gut 100, erwiderte ich ruhig, und das Gelächter verstummte. Doch schon bald darauf hagelte es von allen Seiten scheinbar gut gemeinte Ratschläge. Man könne doch nicht allen Ernstes als Lehrer auf das Fernsehen verzichten. Schließlich hätte das Medium einiges zu bieten, das sich durchaus für den Unterricht nutzen ließe. Fernsehverweigerer stünden auf genauso verlorenen Posten wie einst die Maschinenstürmer. Ihr Verhalten sei nicht zeitgemäß und TV-Überdruss ein untrügliches Zeichen für zu viel Fernsehkonsum, meinten sie feinsinnig und sprachen dabei ganz offensichtlich aus eigener Erfahrung. Dass ich das inhaltslose Getöse aus der Flimmerkiste nicht mehr ertragen kann, ließen sie als Argument nicht gelten. Einstimmig befand das Kollegium, dass es sich hier nur um eine Laune handle und man lernen müsse, gezielt mit dem Medium umzugehen. Nachtrag. Auf dem Nachhauseweg dachte ich lange darüber nach, warum die simple Bemerkung über mein fernsehfreies Leben auf so starke Abwehr stieß. Schließlich möchte ich niemanden bekehren. Warum dann das alberne Gelächter der Kollegen und die kleinen Sticheleien? Warum die ungebetenen Ratschläge? Wahrscheinlich habe ich ganz unbeabsichtigt einen wunden Punkt getroffen. Die Hartnäckigkeit, mit der sie mich vom bewussten Umgang mit der Glotze überzeugen wollen, hat sicher mit ihrer eigenen Ohnmacht vor dem Medium zu tun. Bestimmt verbringen sie selbst zu viel Zeit am Ort des falschen Lebens und können es nicht ertragen, wenn andere das Leben aus erster Hand bevorzugen. Vielleicht spüren sie auch jenes diffuse Unbehagen, das einen beschleicht, wenn das Second-Hand-Leben das eigene schal und langweilig erscheinen lässt. Wer von uns sieht schließlich aus wie Götz George? Wer hat das Mundwerk eines Thomas Gottschalk? Wer wird umjubelt wie Henry Maske? Fast ein Dreivierteljahr lebt Thomas Bergmann ohne Fernsehen. In den Herbstferien, die er in einem kleinen Dorf in der Toskana verbringt, wird er unerwartet mit dem Medium konfrontiert. Unaufhörlich plätschert das Programm in Hotels, Cafés und Restaurants vor sich hin. Entsetzt über die wilde Bilderflut flüchtet Thomas Bergmann in ein einsames Bauernhaus. Dort liest er das Buch des Südseehäuptlings Tuiyavi, das er nach einer langen Reise quer durch Europa für seine polynesischen Landsleute schrieb. Ein ganzes Kapitel widmet der Häuptling darin den bewegten Bildern, vor denen die Papalagi, so nennt er die Europäer, so gern ihre Zeit verbringen. Diese falschen Abbilder, die kein wirkliches Leben haben, in sich hineinzuziehen, das ist es, was dem Papalagi so hohen Genuss bereitet. Der Arme kann den Reichen spielen, der Reiche den Armen. Der Kranke kann sich gesund denken, der Schwache stark. Jeder kann hier im Dunkeln an sich nehmen und im falschen Leben erleben, was er im wirklichen Leben nicht erlebt und nie erleben wird. Sich diesem falschen Leben hinzugeben, ist eine so große Leidenschaft des Papalagi geworden, dass er sein wirkliches Leben darüber vergisst. Diese Leidenschaft ist krank, denn ein rechter Mann will nicht in einem dunklen Raum ein Scheinleben haben, sondern ein warmes, wirkliches in der hellen Sonne. Die Folge dieser Leidenschaft ist, dass viele Papalagi, die da aus dem Orte des falschen Lebens treten, dieses nicht mehr vom wirklichen Leben unterscheiden können und wirr geworden sich reich glauben, wenn sie arm oder schön, wenn sie hässlich sind. Oder Untaten tun, die sie in ihrem wirklichen Leben nie getan hätten, die sie aber tun, weil sie das nicht mehr unterscheiden können, was wirklich ist und was nicht ist. Die Kommunikationsforschung spricht in diesem Fall von parasozialer Interaktion. Friedrich Krotz. Das bedeutet, dass viele Menschen zu einzelnen Fernsehgestalten besondere intensive Beziehungen entwickeln, was so weit gehen kann, dass manche Leute, wenn sie hören, wenn in der Serie Lindenstraße jemand auszieht, dass sie dann beim Westdeutschen Rundfunk anrufen und fragen, ob sie die Wohnung bekommen können. Andere Beispiele sind diese Tourismusreisen ins Glottertal, wo das ZDF ja diese Schwarzwaldklinik angeblich hin verpflanzt hat und solche Sachen. Oder die Zuschauer, die paketeweise Windeln an die ARD schickten, als Sue Ellen in der Dallas-Serie ihr erstes Baby bekam. November 1995. Wie absurd mir das Fernsehen heute erscheint. Kaum zu glauben, dass es früher meine Freizeit strukturierte. Von der Tagesschau über die Sportschau, die Talk- und Spielshows bis hin zu Krimis und Serien. Ich war Gewohnheitstäter, Erschöpfungstäter, Zapper, Hopper und Flipper, alles in einem. Der Bildschirm beförderte mich im Nu in eine andere Welt. Er überschüttete mich mit Action und Spannung, mit Sex und Crime. Er ließ mich Ärger und Stress, Erschöpfung und Routine vergessen. Aber er hinterließ nichts weiter als Leere und die Gier nach immer mehr. Er war wie ein Fass ohne Boden. Eben der Ort des falschen Lebens, der die Sehnsucht nach dem Wahren vernebelte. Mit der Befreiung vom Fernsehen habe ich ein kostbares Gut erworben. Zeit. Sie breitet sich vor mir aus wie eine riesige Leinwand, die ich ganz nach eigenem Geschmack gestalten kann. Ich habe mir Farben und Papier gekauft und wieder angefangen, Aquarelle zu malen. Ich habe aufs Neue meine Freude am Hörspiel entdeckt. Ich gehe in Konzerte, ins Theater und genieße das Schauspiel, das lebendige Menschen vor mir aufführen. Welch ein Erlebnis! An den Wochenenden fahre ich aufs Land. Ich nehme die Farben und Gerüche der Natur so intensiv wahr wie niemals zuvor. Doch die wichtigste Kunst, die ich nach und nach erlernt habe, ist das Far Niente, das Nichtstun. Dieser neuen Lust fröne ich, wann immer ich kann. Ich lasse mich nicht mehr von reißerischen Szenen aufputschen, wenn ich müde und erschöpft bin, höre mir kein seichtes Geschwätz an, wenn mir nach Ruhe zumute ist. Ich lege mich dann auf mein Sofa, schließe die Augen und blicke in den Garten und träume. Gestern hat mich ein Freund gefragt, ob mich wirklich gar nichts mehr vor den Bildschirm locken könne. Absolut nichts, habe ich geantwortet. Es hat sich doch nichts gebessert. Werbung, Spielshows, Talkshows am laufenden Band. Im Gegenteil, noch schlimmer ist es geworden mit dem hektischen Geflimmere auf bald 30 Kanälen. Weniger müsste es werden, statt mehr. Und ruhiger, statt immer reißerischer. Doch da sehe ich keine Chance. Was die Programmanbieter angeht, so gäbe es schon eine Reihe von Vorschlägen. Ein ganz berühmter ist der von der Psychologin Hertha Sturm, die schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen hat, dass Fernsehen durch die Schnelligkeit, durch die Atemlosigkeit, durch das pausenlose Bild es erschwert, über das, was man gerade gehört hat, nachzudenken. Medienexperte Friedrich Kotz. Hertha Sturm hat deswegen immer wieder die fehlende Halbsekunde beklagt, in der die Menschen ihr inneres Gleichgewicht zurückbekommen können. Ich denke, das Argument lässt sich verallgemeinern. Fernsehen erschwert es, darüber nachzudenken, was passiert. Fernsehen erschwert es, zu reflektieren. Und angesichts der Informationsflut und der komplexen Gesellschaft, in der wir leben, ist dieses, ich besinne mich auf mich selbst und ich reflektiere das, was ich erlebt habe, eine Lebensnotwendigkeit. Und das Fernsehen müsste dazu beitragen, dass das nicht immer noch weiter verloren geht. 20. Dezember 1995. Fast ein Jahr ist vergangen, seit ich das letzte Mal dem zweifelhaften Charme des Bildschirms erlag. Doch parallel zu meiner Entgiftung wächst das Staunen über meine Umwelt. Wie lange bist du eigentlich verheiratet? Fragte mich neulich ein Kollege, dem meine Fernsehabstinenz zu Ohren gekommen war. 15 Jahre, antwortete ich verwundert, da ich den Zusammenhang zwischen meiner Ehe und dem Fernsehen nicht verstand. Dann braucht er ja den Kasten bald wieder, höhnte er. Der Mann ist selbst verheiratet und ahnt wohl nicht, welch erbärmlichen Einblick in sein Eheleben er mir verschafft hat. Doch auch Anna, der ich mich stärker verbunden fühle als jemals zuvor, verblüfft mich immer wieder mit ihrer begrenzten, aber doch unausrottbaren Sympathie für das Medium. Mit einem Freudenschrei entdeckte sie neulich in der Programmzeitschrift einen Film über die Toskana. Wunderbar, rief sie. Jetzt, da du den Entzug hinter dir hast, können wir uns den Film in Ruhe ansehen. Das belebt die Erinnerung an diese einzigartige Landschaft. Aber Anna, entgegnete ich, war doch dort und bewahre die Bilder in mir. Warum soll ich auf dem Bildschirm noch einmal betrachten, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe? Anna schüttelte verständnislos den Kopf. Schlagartig wurden mir die feinen Unterschiede bewusst, die auch den kritischsten Fernsehkonsumenten vom Fernsehabstinenzler trennen. Es sind Unterschiede, die unser alltägliches Leben, ja unsere gesamte Persönlichkeit prägen. Seit ich nicht mehr fernsehe, bin ich nicht nur ruhiger und gelassener geworden, sondern vor allem auch langsamer. Ja, ich spreche langsamer, bewege mich langsamer und fahre sogar langsamer Auto. Doch während Anna die Entdeckung der Langsamkeit in der Liebe freudig begrüßte, treibt mein gemächlicher Fahrstil sie regelmäßig in die Raserei. Kannst du nicht wenigstens 100 fahren, fragte sie nervös, als wir letzten Sonntag gemütlich auf der Autobahn dahinrollten. Nein, antwortete ich entschieden, das kann ich nicht, weil man mit 100 die Landschaft nicht mehr bewusst aufnehmen und sie folglich auch nicht genießen kann. Und überhaupt, wenn Autofahren und Genuss sich ausschließen, schaffe ich das Auto eben ab. Der Geschwindigkeitswahn in dieser Gesellschaft raubt einem ja den Verstand. Anna sah mich entgeistert an. »Du bist wirklich verrückt«, sagte sie. »Was willst du denn noch alles abschaffen? Nach dem Fernseher das Auto? Und was dann? Sollen wir künftig auch auf Flugreisen verzichten, weil Flugzeuge zu schnell sind?« »Eine gute Idee«, antwortete ich vergnügt. »Wenn sie uns, ebenso wie das Fernsehen, in eine Scheinwelt transportieren, dann sollten wir es lieber lassen. Von der gigantischen Umweltzerstörung durch den Flugverkehr will ich gar nicht erst reden.« Anna sah schweigend aus dem Fenster. »Fernsehverweigerung ist subversiv«, sagte sie nach einer Weile. »Sie verändert einen Menschen von Grund auf, und das nach nur wenigen Monaten. Zuerst erträgt er das Fernsehen nicht mehr, dann den Kriegszustand auf unseren Straßen, dann die Umweltverschmutzung durch Flugzeuge und danach wahrscheinlich den Konsumterror in den Städten. Weißt du, wohin das führt, wenn so ein Denken um sich greift?« »Ja«, dachte ich, und mein Herz hüpfte vor Freude. »Stellt euch vor, der Fernseher läuft und keiner guckt hin.« NDR 4, Sie hörten Fernsehen, nein danke, ein Feature von Ingrid Füller. Es sprachen Douglas Welbert, Harald Pages, Sönke Peters und die Autorin. Technik Heidi Schneider und Uli Poggensee, Regie Monika Eckhoff, Redaktion Ursula Voss.